Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Anderes Feil. Regisseur und Reisender, kann man dazu sagen. Sie haben das, was die Kanzlerin jetzt tut, nämlich nach Griechenland zu reisen, nach in ihrem Fall langer vierjähriger Pause, nämlich schon vor wenigen Wochen getan. Sie waren in Griechenland, in Athen auch, in der Hauptstadt. Wenn man schaut auf den Tenor des Kanzlerinnenbesuchs, die Krise ist weitgehend vorbei, die gegenseitigen Vorurteile seien überwunden, das hat Alexis Tsipras, der griechische Premierminister, gestern gesagt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Sie haben schon anfangs gesagt, dass Sie wahrscheinlich etwas Wasser in diesen Wein gießen müssen. Also die Erfahrung war, dass in sehr vielen Begegnungen der Unmut oder auch die ganz tiefe Frustration sehr tief sitzt. Das hat sehr viel mit der Troika zu tun, mit den Bedingungen, die Griechenland aufgedrückt wurden. Das Gefühl, die Unter- und die Mittelschicht musste bluten. Das heißt, es wurde ganz viel privatisiert, ausverkauft, also Wasserwerke, Flughäfen, das Bahnnetz, zum Teil auch große Ländereien, also das Flughafengelände beispielsweise. Wohin ist es gegangen? Zu einem mehr oder weniger Schleuderpreis an einen reichen Oligarchen, einen griechischen Oligarchen, die eben nicht bluten mussten. Das heißt, es ist ja bekannt, dass 250 Milliarden Steuern wurden praktisch vorbei am griechischen Staat nach Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und so weiter geschleust. Das alleine ist ja die Summe der Kredite. Das heißt, ausgepresst wurden die Rentner, ausgepresst wurden diejenigen, die arbeitslos geworden sind, weil praktisch keine Stütze mehr gezahlt wurde. Ausgepresst wurden auch diejenigen, die jetzt noch ein kleines Land hatten, die plötzlich jetzt über Kataster erfasst wurden und ganz viel Steuern nachzahlen sollten. Und da ist der Unmut und Äußerungen, die mir persönlich wehtun. Mein Vater war als Soldat im Zweiten Weltkrieg noch, und zwar in Griechenland. Und wenn ich dann höre, das, was die deutschen Soldaten damals nicht geschafft haben, das haben jetzt eben Troika, EU-Kommission und Internationaler Währungsfonds endlich geschafft, nämlich Griechenland zu kolonisieren. Das ist bitter. Und das ist bitter. Ich finde, man muss wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, das sind Wahrnehmungen. Wenn man da in die Analyse geht, wie viel Wahrheit darin liegt, dann ist es, also dieser Kolonialisierungsgedanke ist natürlich ein sehr schwerer und starker Vorwurf. Zumal die Wahrnehmung im Restlichen, gerade in Nordeuropa, vor allem auch in Deutschland, ja war, wir helfen, wir geben Kredite. Und eine Wahrnehmung, die ja, und das ist ja dann auch wieder das Schwierige, wenn wir über so etwas wie eine europäische gemeinsame Solidarität sprechen, die ja in Deutschland eher andersrum wahrgenommen wurde. Angela Merkel wurde ja für ihre Euro-Rettungspolitik kritisiert, nicht etwa, weil sie zu unsolidarisch war, nicht etwa nach Kriterien, wie sie gerade dargestellt haben, sondern weil hier eine große Mehrheit in der Bevölkerung gesagt hatte, das geht uns zu weit, wir wollen nicht so viel helfen. Aber das Helfen, das muss man ja genauer anschauen. Wer hat profitiert von dem Helfen? Ja, genau. Ja? Nichtsdestotrotz war die Wahrnehmung, und wir haben gerade über den AfD-Parteitag gesprochen, das ist die Gründungsstunde der Alternative für Deutschland, dass es nämlich damals im Bundestag die Situation gab, dass im Prinzip eigentlich alle Parteien bis auf wenige Abweichler in den Fraktionen für diese Euro-Rettungspolitik standen, aber eine große Mehrheit in der Bevölkerung gesagt hat, schon das geht uns zu weit. Ja, es gab ja den Widerspruch, dass Angela Merkel im Bundestag 2010 gesagt hat, wir retten nicht, und dann kurze Zeit später mit den EU-Regierungsmitgliedern eben in dem Sinne ganz anders argumentiert hat, es ist alternativlos, wir müssen retten. Und warum? Ich glaube, das Entscheidende sind ja die Zusammenhänge, dass letztendlich von dieser Rettung Deutschland ja extrem profitiert hat. Jetzt nicht nur durch die Zinszahlungen, sondern weil eben damit der deutsche Wirtschaftsleistung, wenn man so will, wiederum alimentiert wurde. Das heißt, die Kredite sind ja sofort zurückgeflossen. Sie sind an die deutschen Banken zurückgeflossen, sie sind an die deutschen Unternehmen zurückgeflossen. Also in dem Sinne ist es ein Kreislauf gewesen. Wir haben uns selbst, wir haben sozusagen den deutschen Krupp Maffei-Arbeiter, der an einem deutschen Panzer gearbeitet hat. Dieser Panzer wurde exportiert. Das war eben allein eine Summe von fast 1 Milliarde. Das musste Griechenland zurückzahlen. Wir haben Griechenland einen Kredit gegeben, damit diese Panzer bezahlt werden konnten. Das heißt, letztendlich waren diese Kredite in Teilen auch ein deutsches Konjunkturprogramm. Und das muss man einfach mal so formulieren. Sie waren es auf jeden Fall, auch in dem Sinne, dass natürlich Deutschland als die größte Volkswirtschaft in diesem Binnenmarkt und in der Eurozone sehr darunter gelitten hätten, wenn diese Währung richtig in Schieflage gerät. Bleibt aber natürlich der Ursprung, ein Land war nicht mehr zahlungsfähig. Griechenland hat keine Kredite mehr bekommen auf dem freien, auf dem internationalen Finanzmarkt. Das heißt, die anderen EU-Länder mussten eingreifen, mussten helfen. Also ich glaube, das ist unwidersprochen, dass es ein richtiger Schritt war. Das Entscheidende ist das Kleingedruckte, das sind die Bedingungen. Das heißt, die Regierung hat von sich aus 300.000 Personen aus dem öffentlichen Dienst praktisch entlassen. ja, Schritt für Schritt. Dann hieß es aber, das reicht nicht. Über Nacht nochmal 20.000 direkt entlassen. Und nur wenn diese 20.000 entlassen werden, dann kriegt ihr die 8 Milliarden. Das heißt, es wurde regelrecht erpresst. Und das eben nicht demokratisch legitimiert, sondern es wurden Bedingungen geschaffen, die handstreichartig durchgesetzt wurden, vorbei an der griechischen Regierung, vorbei am griechischen Parlament. Und ich glaube, das ist der tiefe Unmut in der Bevölkerung, dass sie nicht befragt wurden. Ja, aber die Bevölkerung wurde ja auch unter anderem durch Wahlen befragt. Da wurde Alexis Tsipras mit seiner Syriza, also mit dieser linksgerichteten Partei, noch links von der Sozialdemokratie gewählt, hat damals ein Referendum abgehalten, hat die Bedingungen der Troika abgelehnt. Es gab demokratische Momente im Prinzip zu Genüge. Letztendlich sehen wir einen Alexis Tsipras, der sehr viel gelernt hat, offenbar bei Angela Merkel in der Schule, was Pragmatismus angeht, der irgendwann gemerkt hat, okay, es gibt zwei Wege, entweder den demokratischen Weg, wir machen das nicht, was wir nicht machen wollen, gehen dann aber ins wirtschaftliche Verderben oder wir folgen dem. Ja, aber nichtsdestotrotz wäre ja der entscheidende Schritt gewesen, zu sagen, wir legitimieren die Maßnahmen, nämlich der Troika, durch ein europäisches Parlament. Da sind wir wieder bei der Frage, warum ist dieses Europa so, wie es ist? Und wenn eben undemokratisch durchgegriffen wird, ohne dass sich jemand rechtfertigen muss, ohne dass da eine wirkliche Transparenz herrscht für diese Maßnahmen, dann verstehe ich auch den Unmut vieler Griechen, die dahinter dann, und da kommen dann Verschwörungstheorien auch rein, die deutsche Politik und die deutsche Wirtschaft mit den eigentlichen Interessen sehen. Und so kommt dann dieser Kolonialismusverdacht, den ich selbst ja nicht teile, aber das ist das nachvollziehbar. Ja, genau. Und ich glaube, da ist die europäische Idee beschädigt worden. Und das finde ich sozusagen in der langfristigen Wirkung, da nützt es auch nichts, wenn jetzt Angela Merkel und Tsipras da Zuckerwatte drüber streuen und sagen, es wird schon wieder, die Märkte kommen zurück. Ja, die Märkte kommen zurück, aber cui bono, wem nützt das in erster Linie? Es nützt erstmal der Oligarchie, die dieses Geld angelegt hat und die Anleihen investiert hat. Und darin wird sich erstmal nichts ändern. Ja, und deshalb aber anderes Fall. Ein Gedanke zu, Sie sagten gerade, die europäische Idee ist beschädigt worden. Ich habe eine schlimme Befürchtung, und das haben auch viele ausgedrückt, dass wir daran aber leider auch erkennen, dass die europäische Idee in verschiedenen Aspekten, was die wirtschaftliche Kohärenz dieses Kontinents angeht, was die Solidarität zwischen den Bevölkerungen angeht, möglicherweise nicht weit genug sind für ein solches Projekt. Ja, aber die Tendenz ist ja eben dann eine gegenläufige, ein Zurück zu den Nationalstaaten. Dabei sind wir ja, wir sind schon sehr viel weiter in diese Richtung zurück. Schritt für Schritt verabschieden wir uns ja von diesen größeren europäischen Ideen. Und die führen ja letztendlich in die kleinen Staaten rein. Sie führen letztendlich dazu, dass eben die eigentlichen wichtigen großen Fragen, ein zumindest europäisches, neu aufgestelltes, sicheres Finanzsystem, eine Umwelt- und Klimapolitik, die mutig vorangeht, die auch die Automobilindustrie in die Haftung nimmt. All das passiert nicht. Deutschland setzt sich dadurch mit eigenen Interessen und schadet sich langfristig selbst.